Themen ins Deckchen, Leben gestalten, ERF. Der Gedankenanstoß. Ein Podcast von ERF Medien Österreich. Mit Peter Rettinger. Religion soll Privatsache sein? Dass ich nicht lache. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Sie wollen den Beweis? Dann pilgern Sie doch einmal nach St. Hanapi, wie eingefleischte Rapid-Fans Ihr Stadion im Westen von Wien nennen. St. Hanapi ist meine Kirche, Rapid ist meine Religion, bekennen Sie und skandieren zu Tausenden von den Rängern, SK Rapid, der Stolz von Wien, ist unser ganzer Lebenssinn. Oder gehen Sie einmal auf Schalke. Erleben Sie hautnah, wie die Gelsenkirchner Fußballfans ihr Schalke unser gegen Himmel schicken. Dein ist der Sieg und die Macht und die Meisterschaft in Ewigkeit. Attacke. Sie können aber auch das Lied der Gruppe Bolzplatz hernehmen. Da heißt es unter anderem im Text: Die Sucht nach Fußball ist für mich viel mehr als nur Faszination. Die Mannschaft bis zum Sieg zu schreien, ist meine heilige Mission. Das Stadion ist meine Kathedrale, wo ich mit Freunden in der Kurve stehe. Ich habe Gebete und ich habe Rituale, doch statt Amen sage ich Ole Ole. Meine Sakramente sind eine Bratwurst und ein kühles Bier. Und der Chor, der mit mir singt, trifft sich samstags um 3:30. Fußball ist meine Religion. Er schenkt und raubt mir die schönste Illusion. Fußball ist meine Religion, Ursprung und Heilung meiner Depression. Religion, Privatsache? Religion ist das totale Gemeinschaftserlebnis. Wenn der Liverpooler Fanblock den Song »You'll never walk alone«, »Du wirst niemals alleine gehen« anstimmt, dann weiß sich auch der Einsamste angenommen und geborgen. Und das ist doch eine der wichtigsten Funktionen von Religion, oder? Als Individuum aufgehen in einem größeren Ganzen, für eine gemeinsame Sache zu leben. Ach so, dass Religion Privatsache ist, gilt nur für die christliche Religion. Ich verstehe. Stimmt, da ist ja nun wirklich wenig von gemeinsamer Begeisterung zu merken. Wenn ich an das zwar gemeinsam gesprochene oder, sollten wir besser sagen, gemurmelte Glaubensbekenntnis denke, das lässt nicht auf eine besondere Freude an der Gemeinschaft der Heiligen schließen. In puncto Begeisterung können wir uns von den Fußballfans in der Westkurve einiges abschauen. Wie, den Vergleich zwischen Fußball und Christentum halten Sie für unangebracht? Und wieso, wenn ich fragen darf? Natürlich gebe ich gerne zu, dass erhebliche Unterschiede bestehen zwischen der religiösen Atmosphäre in der Fankurve der Fußballarena und der religiösen Atmosphäre in einer Kirche. Und natürlich ist der christliche Glaube noch einmal etwas anderes als die Begeisterung für einen Fußballclub. Ich sehe es eigentlich so, dass der christliche Glaube gar keine Religion in dem Sinn ist. Religion ist ja etwas Menschengemachtes, ist wörtlich übersetzt Rückbindung an eine höhere Macht, also ein Weg des Menschen zu Gott. Der christliche Glaube hingegen ist ein Geschenk, ist Gottes Rückbindung an uns Menschen, ist sein Weg zu uns. Sollte das aber ein Grund sein, den eigenen Glauben zur Privatsache zu erklären? Sollten wir nicht vielmehr die Nähe derer suchen, die wie wir glauben und mit ihnen gemeinsam Gottes Lob anstimmen? Sollten wir es nicht den Einsamen und den sich durchs Leben Kämpfenden sagen, you'll never walk alone, du wirst niemals alleine gehen? Sollten wir es nicht den nach einem Lebenssinn Suchenden sagen, dass sie nicht irgendwelchen Illusionen nachjagen müssen, sondern dass sie in der Beziehung zu Gott ihre Bestimmung entdecken können? Und was das Glaubensbekenntnis betrifft, das ich vorhin erwähnt habe, sollte es nicht aus den festen Kirchenmauern den Weg ins Freie finden und im Alltag laut werden? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter. Dieser Gott ist kein Privatgott. Der Glaube an ihn ist keine Privatsache. Das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden. Und in der Öffentlichkeit. Sie hörten den Gedankenanstoß mit Peter Rettinger. Besuchen Sie ERF Medien Österreich auch im Internet unter www.erf.at.